Dialog 7. Das Frühstück. Dialog 7. Breakfast. Was gibt's zum Frühstück, bitte? What's for breakfast, please? Eier mit Speck. Eggs and bacon. Hart oder weich gekochte Eier. Hard or soft boiled eggs. Haferbrei. Porridge. Würstchen. Sausages. Eier mit Speck. Eggs and bacon. Und eine Portion Haferbrei, bitte. And a portion of porridge, please. Und Schwarzbrot. And some brown bread. Was möchten Sie trinken? What would you like to drink? Tee oder Kaffee? Tea or coffee? Eine Portion Tee für zwei mit Zitrone, bitte. A pot of tea for two with lemon, please. Gut. All right. Möchten Sie auch ein Glas Orangensaft? Would you like a glass of orange juice too? Ja, bitte. Yes, please. Nützliche Ausdrücke. Was möchten Sie? What would you like? Ich möchte bitte noch einen Kaffee. I'd like one more coffee, please. Ich möchte bitte noch eine Tasse Tee. I'd like another cup of tea, please. Ich möchte bitte ein Stück Kuchen. I'd like a piece of cake, please. Ich möchte bitte Honig und Marmelade. I'd like some honey and jam, please.